Dialoge Seite 108. Die Zahl der Abgeordneten werde ich um die Hälfte herabsetzen, dadurch werde ich halb so viel politische Leidenschaften zu bekämpfen haben. Ich behalte mir die Ernennung der Präsidenten und Vizepräsidenten der Beratungskörper vor. Anstelle dauernder Tagungen werde ich dieselben auf einige Monate beschränken. Die Unentgeltlichkeit der Abgeordnetenmandate werde ich abschaffen. Ich wünsche, dass die Abgeordneten ein Gehalt beziehen.